Blut im Stuhl. Blut im Stuhl. Blut im Stuhl. Blut im Stuhl. Ich kenne einen alten Mann, der ist schon am Verwildern. Er trinkt viel Bier, doch niemand Korn, denn dann steigt in ihm der Korn. Das weiß jeder und ist bekannt, und man sieht es ihm am Mann. Doch tief in ihm wird keine Angst, rebelliert doch schon sein Darm. Blut im Stuhl. Blut im Stuhl. Blut im Stuhl.